Ich stacke das Money, bin sweet so wie Honey. Ich ficke die Bitches sind funny. Ich geb keinen Fick in den Lick und bin sick, mach den Kick, mach die Kicks, halt den Brick, was ich trick. Hab den Lambo und Rot und den Green und den Black. Schieße dich tot zu Berlin und bin back, Louis back, kleine Fack. Echt und kein Fake, gib dann Note den Shake und sie sippt dann den Shake. Also shake deinen Booty, bin fly so wie Tui. Gürtel von Louis, Rucksack von Fendi. Ich will keinen Grammy und will nur das Moolah. Bin cooler als Cooler, ich bin dieser Ruler. Aus Kuba Zigarren, cool was wir machen. Es lachen wie Hater, wir stacken das Piper, das Life Elevator. Hotel Feuermelder, bin hot so wie Wälder und Feier, du Geier. Mit Fame ist addicted zu Money, zu Pesos. Bin mit mir im Reinen, wir scheinen dann scheinen. Am Trappen, Finessen, drive in den Essen. Die Besten der Besten, trag keine Schusswesten. Callin' am Ballen wie Jordan am Morgen. Paar Feinde, Bandanas aus Seide. Hab die Gun, man, denn dann weil ich krass kann, man. Schießen auf dich und alle anderen. Ich hab keinen Major Deal, weil ich auf die Hater ziel. Ich bin am Ballen, weil ich B-Ball wie ein Player spiel. Am Coolen, am Bullen, am Hustlen, am Stunten. Scheine hell so wie Lampen, das Money am Handen. Deine Verwandten, fick ich das auf Hand. Bra, Prada, Tanga, die Nut ist jetzt schwanger. Am Hammer Whip, Skö, Champagner-Sip. Ich bin jetzt gut gelaunt, weil ich wieder Mali dip. Ich geb keinen Fick, Mama Man. Und die Sonnenbrille kauf ich mir von Prada, damn. Ich bin famous, famous, famous. Ich bin famous, famous, famous. Ich bin famous, famous. Ich bin famous, famous. Wir sind fresh uns, doch wir sind extrem schlecht gelaunt. Trotzdem geht uns nie das Cash aus. Deine Mutter, diese fucking Junkie-Nutte, ist fast jeden Tag auf dem Hausfrauenstrich aktiv. Ich bin auch aktiv, wie Alberto Sief. Werde wieder mal gejagt von einem Detektiv. Du bist nur ein fucking Polizeispitzel. Du willst Beef, ich serviere dir ein Wiener Schnitzel. Mein Bugatti hat die Farbe so wie Preiselbeeren. Der Aston Martin hat die Farbe so wie Heidelbeeren. Ich bin famous, F-A-M-O-U-S. Kick das Kokain geliefert jetzt von UPS. Kennst du die Story von den motherfucking Twix-Brüdern? Kick diese Story von den Twix-Brüdern. Denn ich habe ein fucking Boot. Homeboy, ich bin fly. Mond, du nimmst den Mund viel zu voll. Pelikan, ich bin wieder high. Schwebebahn, du hast Segelohren und du klebst sie dir mit Uhu an den Kopf. Du scheiß Hure, wirst geboxt. Ich bin famous, famous, famous, famous. Ich bin famous, famous, famous, famous. Ich bin famous, famous, famous, famous. Ich bin famous, famous, famous, famous. Nino.